Es ist jetzt ganz knapp vor Mittag. Was machen Sie eigentlich hier in Wien? Wir fangen an. Normalerweise bin ich ja gegen die Überwachung, ja, aber... Gegen die Überwachung. Sieht man doch, dass wir da immer so tun, als wäre es in der Nacht und in Wirklichkeit. Das kann man jetzt nicht vorstellen, Gasly. Ja. Ja, aber das können wir jetzt nicht vorstellen, glaube ich. Ja. Ja, aber. Total an, gehen über die Zeit. nicht vorstellen, grauslich. Ja. Sieht man doch, dass wir da immer so tun, als wäre es in der Nacht. Ja, aber.